für irgendwas gebrochen. Leider, leider ist das Herz. Seit gestern Nachmittag ist es mir klar, dass meine schönste Zeit leider schon war. Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich küssen. Ich hoffe, dass du ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel-Doktor, er muss das wissen. Der sagt mir sowas nicht zum Schatz. Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich lieben. Das hat der Schwache also gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel-Doktor tut. Alles Schöne gern verzichten, wenn du mein armes Herz so verlangst. Doch werden sich die Frauen nicht danach richten, das ist so meine stille Angst. Ich bleibe eisern, das seh ich mir vor und flüster meiner schönen Linie vor. Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel-Doktor, er muss das wissen. Der sagt mir sowas nicht zum Scherz. Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich lieben. Das hat der Schwache sind gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel-Doktor tut. Ich dachte, ich würd mich langsam dran gewöhnen. Doch leider, leider war dem gar nicht so. Ich träum von Sehnsucht verbunden Schönen und werd des Lebens nicht mehr froh. Doch heute geh ich zum Arzt und frage ihn, ja, gibt's denn keine andere Medizin? Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel-Doktor muss das wissen. Der sagt mir so aus, ist zum Scherz. Der Onkel-Doktor hat gesagt, ich darf mich lieben. Das hat der Schwache als und gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel-Doktor tut.